2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mit unserem Gast Renate Dillmann. Hallo Renate. Ja, hallo, Tag zusammen. Schön, dass du in der Kommunistenkneipe bist. Genau, diese Folge hat den Titel Lügen die Medien? Fragezeichen. Wohlgemerkt mit einem Fragezeichen, denn vielleicht werden wir noch erörtern, ob es wirklich ums Lügen geht oder ob da ein anderer Mechanismus zugrunde liegt. Das Thema Medienkritik ist virulent und wir wurden schon häufiger gefragt, ob wir zu dem Thema nicht mal was machen können aus marxistischer Perspektive, weil auf dem Feld tummeln sich viele und ich finde, es gibt auch sehr viele falsche Antworten und Analysen zu dem Thema. Mir ist Renates Buch in die Hände gefallen, schon vor einigen Monaten, mit dem Titel Medien macht Meinung auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit, erschien bei Papi Rossa. Ich gehe aber noch mal einen Schritt zurück und erkläre noch mal kurz, wer Renate ist. Also, Renate Dillmann hat Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie in Mainz studiert, hat dann in Hagen promoviert, war tätig als Lehrerin, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, freie Journalistin, Lehrbeauftragte, Vertretungsprofessorin. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie einigen unserer Hörer und Hörerinnen vor allem durch ihre Serie bei 99:1 bekannt ist und auch durch ihre anderen Auftritte. Genau. Und auch über unsere Kooperation mit Papi Rossa bin ich auf ihr Buch gestoßen, habe es mehrfach gelesen jetzt und bin sehr gespannt auf das Gespräch. Und ich würde vorschlagen, wir steigen einfach mal direkt ein. Alles klar, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ja, Renate, vielleicht erstmal ganz basal ein kleiner Einstieg. Was man ja schon sagen kann und was sich meines Erachtens auch ein bisschen geändert hat, so in den letzten 20 Jahren, es gibt eine große Skepsis in weiten Teilen der Bevölkerung gegenüber den Leitmedien oder etablierten Medien. Also da gibt es natürlich immer wieder schwankende Umfragen, aber eine jüngere Umfrage, die ich gelesen habe, da hieß es, dass etwa 25% bis 30% der Bevölkerung in Deutschland den Leitmedien nicht richtig glaubt oder kaum noch glaubt. Fand ich eine sehr große Zahl. Im Ostdeutschland sind die Zahlen noch höher und wenn man noch mal tiefer reingeht, sind die Zahlen auch noch höher, je nach Schichten oder so. Das ist eine Zahl, die sehr weit abweicht. Und das liberale Establishment reagiert darauf eher entsetzt und fragt sich, wie es zu so einer Manipulation möglicherweise durch Rechte, durch Russland oder sonst wie gekommen sein kann. Aber ich frage dich jetzt erstmal zum Einstieg ganz naiv, hat die Bevölkerung recht, diese Teile der Bevölkerung mit ihrer Skepsis? Also dazu würde ich gern, glaube ich, als zweiten Punkt kommen. Als ersten würde ich vielleicht einfach auch mal die Überlegungen dagegen halten. Das heißt aber umgekehrt, gerade auch angesichts der Zahlen, die du da zitiert hast, dass es noch verdammt viel Vertrauen in die Leitmedien gibt. Und wenn man jetzt weiß, wie die parteilich agieren. Jetzt nehmen wir mal die Berichterstattung zu den laufenden Kriegen in der Ukraine und in Gaza und wie die politisch Stimmung machen, gerade jetzt bei der Erzeugung von einer regelrechten Vorkriegsstimmung durch Berichte über die angeblichen Bedrohungslagen, durch die Dämonisierung von Putin, die Behauptung, Deutschland müsse auf allen Ebenen kriegstüchtig werden und so weiter. Da kann man ja auch zuerst mal sagen, dass der Tagesschau oder den anderen Mainstream-Medien noch verdammt viel vertraut und geglaubt wird. Aber umgekehrt, na klar, du hast jetzt zitiert, Misstrauen liegt bei 20, sogar bis 30%. In der Tat, ich glaube, 2014 gab es einen regelrechten Einbruch für die Glaubwürdigkeit von ARD und ZDF-Nachrichten. Damals waren wirklich viele Zuschauer unzufrieden und die waren auch empört über die Einseitigkeit der Berichterstattung über den Euromaidan. Es gab damals eine Flut von Beschwerden. Das waren diese öffentlich-rechtlichen Sender vorher echt nicht gewohnt gewesen. Und in der Folge gab es dann auch tatsächlich Rügen des Presserats. Und das war wirklich ein ziemlich einmaliges Ereignis in der Pressegeschichte der BRD. Damals haben auch einige Redakteure, gerade bei der ARD, beschlossen, dass sie diese offene Parteilichkeit, das ging ja um den damaligen demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten Janukowitsch, der nicht so einfach ein von der EU ausgearbeitetes Assoziierungsabkommen unterzeichnen wollte, und dann seinen Putsch, der durch die USA quasi finanziert und orchestriert worden war, dass sie das nicht so einfach mittragen wollten. Da sind ja in der Folge viele, einige sind da ausgestiegen und haben sich zukünftig ziemlich kritisch über ihre ehemaligen Arbeitgeber geäußert und da was ins Leben gerufen. Und in der Folge, da wurde dann eigentlich auch dieser Lügenpresse-Vorwurf laut, der dann durch Pegida und so weiter bekannt gemacht wurde und auch heute noch eigentlich so irgendwie vorhanden ist. Also ganz grundsätzlich möchte ich eigentlich mal an dieser Stelle das Dilemma kennzeichnen, in dem man steht. Also diese Frage von Vertrauen, das ist ja auch eine seltsame Frage. Soll man den Medien vertrauen? Ne? Also man steckt ja wirklich als Normalmensch in einem ziemlich üblen Dilemma. Man ist auf die Informationen dieser Medien angewiesen, wenn man verstehen will, so annähernd verstehen will, was in der Welt, was innen, was außen vor sich geht. Und gleichzeitig kann man vielleicht so ein Gefühl haben, dass man da jetzt gar nicht einfach ausreichend informiert wird, die Wahrheit gesagt kriegt und so weiter. Und das ist wirklich, denke ich, bei vielen Leuten eher erstmal so ein ungutes Gefühl. Aber in der Tat, es ist nicht unberechtigt. Also ich möchte an dieser Stelle nochmal eine grundsätzliche Überlegung vortragen. Man steckt ja wirklich in einem üblen Dilemma, weil man Informationen über die Welt, über das, was da innen und was außen vor sich geht, braucht. Und zugleich den Medien, auf die man in dieser Frage angewiesen ist, dann offensichtlich nicht wirklich trauen kann. Und das ist jetzt bei vielen Leuten vielleicht eher ein ungutes Gefühl, aber unberechtigt ist dieses Gefühl eher nicht. Die medienkritischen Untersuchungen, die ich da gemacht habe, die zeigen ja wirklich eine ganze Reihe, sagen wir mal ganz vorsichtig, an Mängeln auf. Insofern, man sollte sich, um aus diesem Dilemma irgendwie rauszukommen, diese Methoden und Mechanismen, die in der Presse verwandt werden, durchaus klar machen, damit man diesem ganzen Informationsapparat, auf dem man, wie gesagt, ja angewiesen ist, tatsächlich etwas besser gewappnet gegenübertreten kann. Das war eigentlich mein Anliegen bei diesem Buch und ja, deswegen operiert es auch viel mit Beispielen und versucht es erstmal jedem so an vielen einzelnen Fällen irgendwie aufzuzeigen, damit man das dann übertragen kann auf das jeweilige, was man an Resultaten der Presse da vor sich hat. Ja, und ich glaube, es wäre auch gut, wenn wir vielleicht gleich in ein paar Beispiele einsteigen. Also es ist ja in der Tat so, dass es ein Unwohlsein gibt. Also natürlich, du hast auch deutlich gemacht, gleichzeitig auch immer noch sehr viel Vertrauen, unabhängig davon, was Vertrauen jetzt für ein Kriterium ist. Aber also das Graune, der Euromaidan war ja ein Beispiel, kommt ja nicht von ungefähr, weil ich denke schon, dass viele auch merken, wie zum Beispiel mit zweierlei Maß gemessen wird. Für mich sind die auffälligsten Beispiele zum Beispiel die Art und Weise, wie das Publikum auf eine gewisse Fährte gelockt werden soll. Also ob jemand jetzt Terrorist oder Freiheitskämpfer ist, Präsident oder Diktator. Ich erinnere mich bei Gaddafi zum Beispiel, da hieß es dann, kurze Zeit mal Machthaber, dann wieder Diktator, je nach geopolitischer Positionierung der BRD. Also das kann ich noch ganz direkt erinnern. Oder ob ein Krieg jetzt, wie jetzt gerade ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist oder eine humanitäre Intervention. Darüber entscheidet dann ja offenbar die Staatsräson der BRD. Und du warst eben schon beim Konsumenten dieser Medien. Ich frage mich, ist es denn in dieser Gemengelage überhaupt noch möglich, sich als ja vielleicht kritisch denkender Mensch einigermaßen objektiv zu informieren? Also das Ganze sind ja Hinweise, diese Doppelmoral oder diese Doppelstandards. Aber was würdest du dazu sagen? Ja, ich gebe dir vollkommen recht, dass das ernsthaft nicht einfach ist. Und natürlich, je mehr man im Grunde genommen schon an Informationen oder auch an Analyse über das hat, wie diese Welt funktioniert, Kapitalismus im Innern und nach außen die Vertretung von außenpolitischen Interessen, Geopolitik und so weiter. Also je mehr man davon weiß, desto mehr kann man natürlich oder desto besser steht man eigentlich den Nachrichten gegenüber als eben schon vorher informierter. Je weniger man weiß, ne, und das trifft ja jetzt auf jüngere Leute natürlich umso mehr zu, auch angesichts dessen, wenn man überlegt, was eigentlich in der Schule überhaupt noch unterrichtet wird an Zeitgeschichte und Soviunterricht und sowas, ne, desto übler ist die Ausgangssituation. Und da ist es jetzt wirklich ein wesentlicher Punkt, dass man sich klar macht, wo gibt es denn da so ein paar, sagen wir mal, so kleine Checkpoints beim Beobachten, beim Anhören oder Lesen der Nachrichten, wo man aufmerken könnte und sagen könnte, ah, Moment mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Also du hast ja eben schon so ein Beispiel genannt. Wenn einem das passiert, ne? Also man hört, dass in dem einen Fall Gaza, die Hamas bezeichnet wird als radikal-islamistische Terroristen. Ne? Und dann ganz ähnliche, ich sage jetzt mal, dschihadistische Kämpfer in Syrien den Namen kriegen, Rebellen, Oppositionelle, Milizen. So, an so einer Stelle, da muss man eigentlich oder kann man einfach als logisch denkender Mensch, auch ohne große Vorkenntnisse, aufmerken und sagen, Moment mal, hier stimmt aber was nicht. Da muss ich mich aber mal näher informieren. Das kriegt doch hier wirklich jetzt einen Charakter, der, was weiß ich, ja, mal mindestens einer mangelhaften Information. Und man kann an so einer Stelle auch merken, das hast du ja auch schon angesprochen, die Journalisten operieren hier mit Bezeichnungen, die Sympathie und Antipathie mittransportieren, ganz schlicht, weil sie aus einer bestimmten nationalen Perspektive auf diese Ereignisse in der Welt gucken. Und auch das kann einem ja erstmal ein Misstrauen einimpfen und einen ja zu dem Punkt bringen. Und das ist jetzt natürlich blöd. Da kann man auch gar kein Patentrezept nennen, ne? Nämlich zu dem Punkt bringen, ey, da muss ich mal auf eigene Socken mich machen und weiterschauen. Da werde ich offenbar von dem, was hier sowohl öffentlich-rechtliche wie private Zeitungen bringen, werde ich unzureichend informiert. Wenn ich es wissen will, ja, muss ich was tun. Anders geht das wirklich nicht. Das ist vielleicht unbefriedigend und jetzt keine frohe Botschaft, ne? Aber das ist so, ne? Gleiches gilt jetzt, auch du, das hast du schon angesprochen, das Beispiel, die Bezeichnung der Kriege. Na klar, ist der Krieg in der Ukraine ein völkerrechtswidriger Krieg, ganz sicherlich. Und genauso müsste man das sagen für den Krieg gegen Jugoslawien, an dem sich seinerzeit die Bundesrepublik beteiligt hat, bei dem, ich glaube, 78 Tage oder so Serbien bombardiert worden ist, eine Menge Leute getötet, wichtige Infrastruktur zerstört, oder der Krieg in Afghanistan, der übrigens heute noch auf der Website der Bundeswehr Einsatz heißt, ne? Also genau das, was man Putin und der Russki-Propaganda vorwirft, ne? Das findet sich da genauso. Und dieser Krieg, 250.000 tote Afghanen ab 2009, vorher hat man sie gar nicht gezählt, mehr als ein Drittel von ihnen Zivilisten. Ja, bis heute werden in unseren Medien die nicht als Kriege und schon gar nicht als völkerrechtswidrige Kriege bezeichnet. So, ich mache hier mal einen Einschub, weil ich das aus meinen Seminaren kenne. Da frage ich die Studierenden immer, ja, wann ist denn eigentlich ein Krieg völkerrechtswidrig? So, das weiß dann eigentlich niemand. Also da an sowas merkt man ja übrigens auch, wie die Presse informiert. Ne? Jeden Tag in den 3 Jahren Ukraine-Krieg kam dieses Adjektiv vor, völkerrechtswidrig. Aber die Erklärung als Verstärker, ne? Aber nicht als etwas Erklärendes. Genau, aber die Erklärung will man gar nicht liefern. Ne? Also die meisten Vermutungen gehen dann darauf, ja, ein Krieg ist dann völkerrechtswidrig, wenn da Kriegsverbrechen verübt werden. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Völkerrechtswidrig ist ein Krieg ganz simpel dann, wenn er ohne Mandat des UN-Sicherheitsrats geführt wird. Und das galt für den Jugoslawienkrieg genauso wie für den Afghanistankrieg und eben auch für den ja gerade laufenden Ukraine-Krieg. Also, wir sind hier an dem Punkt, wo wir feststellen, es gibt versteckte Parteinamen, die liegen schon in einem kleinen Wort. Die liegen in der puren Benennung eines Ereignisses. Und natürlich sind die nicht ohne weiteres zu bemerken. Und insofern kann man sagen, dass die Medien an diesen Stellen sehr trickreich und darin auch sehr bewusst arbeiten. Ja, also der Tipp an die Medienkonsumenten ist an dieser Stelle wirklich nur einfach aufmerken, sich das ein bisschen zur inneren Routine zu machen, auf diese Benennungen bereits zu achten, die Widersprüche in den Nachrichten zu registrieren, wenn eben kurz hintereinander quasi dieselben Sachen unterschiedlich benannt und damit gewertet werden. Man kann sich auch nach einer Tagesschau die Frage stellen, warum eigentlich in dieser Viertelstunde das und das zum dominierenden Thema wurde. Zum Beispiel der Ukraine-Krieg. Und man weiß vielleicht, dass es auch anderswo auf der Welt Kriege gibt und kann dann mal drüber nachdenken, warum die nicht Thema werden. Der Jemen-Krieg, im Moment der Sudan. Ja. Man kann auf Grammatikkonstruktionen aufmerken. Ach, da kommen wir ja vielleicht noch drauf. Ja, genau. Ich meine, du beschreibst vor allem im ersten Teil in das Buch auch ganz gut, wie ich würde sagen, das Perfide daran, es wird ja nicht unbedingt direkt gelogen, das passiert sicher auch, aber es wird teilweise sehr selektiv umgegangen mit Informationen. Das Weglassen, das Bringen einer Nachricht in der Tagesschau wäre ja zum Beispiel ein Beispiel. Aber du beschreibst auch, wie Quellen sehr selektiv verwendet werden oder Zahlen und Statistiken verfälschend benutzt werden. Ich denke da immer zum Beispiel jetzt bei Welt TV oder so an irgendwelche Ukraine-Landkarten oder irgendwelche blinkenden Balken, die erstmal gar nichts sagen. Oder auch die Methode, die ich die letzten Jahre zunehmend beobachtet habe, so eine sehr personalisierende und emotionalisierende Berichterstattung, also über irgendeinen Soldaten, der sich von seiner Frau verabschiedet und dann in den Krieg zieht und etwas riskiert, wo man ja sagen könnte, na gut, das passiert ja nicht nur auf der Seite der Ukraine, sondern vielleicht auch in Russland. Also was soll das jetzt erklären oder beweisen? Ja, im Prinzip wird da ja ein Gefühl der Empathie ausgenutzt, um so auf Regierungskurs einzuschwenken. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht noch ein paar Beispiele hättest, wie das funktioniert, weil dort wird ja nicht unbedingt nur direkt gelogen. Es werden hier Dinge gezeigt, die tatsächlich passieren. Und die Landkarten sind jetzt auch nicht komplett gefälscht oder so. Also wie sind so die Mechanismen in die Richtung emotionalisieren oder auch mit Bildern arbeiten? Vielleicht kannst du da ein paar Beispiele nennen. Ja, also da hast du natürlich völlig recht. Das ist natürlich emotionalisierend, wenn wir am Beginn des Ukraine-Kriegs eigentlich man ständig in den U-Bahn-Schächten gezeigt hat, wie die Leute Angst haben, wie die sich da verbarrikadieren und die Nächte verbringen. Selbstverständlich ist man erschüttert, wenn man auf irgendwelche Häuser guckt, wo ganze Fronten weggerissen worden sind und man ahnt, was das jetzt für die Leute bedeutet und dass es da Tote und Verletzte gegeben haben muss und so weiter. Und dann die Leute gefragt werden, die natürlich in ihrem ganzen Unglück mitnehmen und ihre Betroffenheit rüberbringen und so weiter. Und genau, dann kommt genau das, was du gesagt hast. Jetzt könnte man das natürlich genau spiegelverkehrt auch in den Volksrepubliken machen, wo die Bomben der Regierung aus Kiew eingeschlagen sind, wo es im Gefolge des Euromaidan in den ganzen Jahren bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs, der ja offiziell am 24.02.2022 angesetzt wird, schon 14.000 Tote gegeben hat. Und von diesem Elend in den Volksrepubliken, das durch die Bombardierung, man könnte sagen, der eigenen Bevölkerung der Ukraine durch ihre Regierung verursacht wurde, weil sie deren Status als autonome Republiken nicht hinnehmen wollte, hat man natürlich hier sehr wenig gehört. Also da sieht man schon, das Elend, das Mitfiebern oder Mitleiden, das ist auch nicht einfach jetzt Gefühl für das, was Leuten auf der Welt passiert, sondern das ist ziemlich berechnend gefilmtes Gefühl, weil man Sympathie oder Antipathie für eine Seite erzeugen will. Also auch bei diesen personalisierenden, emotionalisierenden Sachen, die einen ja wirklich mitnehmen, kriegt man im Grunde genommen mit, wofür es eingesetzt wird. Oder das sollte man sich an der Stelle durchaus auch immer fragen. Ach, was kriege ich da gezeigt und was eben nicht? Ein bisschen anders, wesentlich distanzierter, war ja zum Beispiel der Bericht aus Gaza. Und dem, was da passiert ist. Also wenn man weiß, dass da inzwischen an die 65.000 Leute tot sind, die allermeisten von denen Zivilisten, ungeheuer viele Kinder, 95% irgendwie der Häuser zerstört, dann, wenn ich mir da vorstelle, was an jetzt ähnlich emotionalisierenden Berichten möglich wäre. Da kann man nur sagen, es ist nicht so, dass das verschwiegen wird, was in Gaza los ist, aber es ist auch nicht so, dass man diese Art Berichte wie aus der Ukraine hier zu sehen kriegt. Also da werden ganz klar Unterschiede gemacht und insofern wird sich das Gefühlsmäßige schon ziemlich säuberlich eingeteilt. Teilweise passiert das ja an gleichen Tagen, ne? Also ich weiß, dass es Tage gab in den letzten Jahren, wo dann von Israel Krankenhäuser bombardiert wurden oder die ganze Umgebung wirklich dem Erdboden gleich gemacht wurde. Wirklich unfassbares Leid wurde dort verursacht. Und an demselben Tag, wo das passierte, hörte ich von einer Meldung, dass durch einen russischen Angriff vier Leute irgendwo gestorben seien. Ich möchte nicht das Leid dieser Menschen mindern oder relativieren oder so. Aber in Relation stellen schon, aber nicht kleinreden. Da könnte einem ja schon mal auffallen, dass das irgendwie ein merkwürdiger Unterschied ist. Also es ist nicht so, dass direkt bestritten wurde, dass das passiert ist in Israel-Palästina. Aber die Auswahl der Nachricht ist ja auch schon ein Frame, der gesetzt wird. Und das erleben wir ganz, ganz viel. Oder Kriege, die total vergessen sind oder gar nicht berichtet werden. Jemand ist da immer ein Beispiel. Ja, das ist Richtig. schon Auskunft. Ja. Nun kann man ja sagen, wir leben in einer bürgerlichen Demokratie und nicht in einer, wie es jetzt immer heißt, autoritären Diktatur. Manche nennen das ja auch die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft. Und du beschreibst in deinem Buch, also so sagst du das, dass der freie Streit der Meinung zu einer Gesellschaft konkurrierender und widerstreitender Interessen essentiell dazugehört. Und im Ausübung dieser Freiheit müsste man, Entschuldigung, ja. darf ich da noch, Ja, du fang ein. bist jetzt schon quasi in der nächsten Frage, ne? Ja. Ich würde Nicht? eigentlich gerne noch zu diesem vorherigen Punkt noch ein, zwei Ergänzungen machen. Gerne, gerne, wir haben Na? es bald. Also wir haben ja jetzt im Prinzip uns angeguckt, wie ist es mit dem Einsatz von Gefühlen, mit Reportagen, mit Emotionalisierung. Ich möchte aber eigentlich darauf hinweisen, dass auch eigentlich die titelgebende Fragestellung auch schon so ein Punkt ist, der den Leser, den Zuschauer eigentlich in eine bestimmte Blickrichtung total reinzieht und damit ihm im Prinzip eigentlich vorgibt, wie auf das jetzt zur Debatte stehende Ereignis geschaut werden soll. Also zum Beispiel finde ich das auch immer ziemlich wichtig in der Frage von Protesten. Das finde ich durchaus noch eine Überlegung wert. Denn der Blickwinkel, aus dem Proteste betrachtet werden, heißt, wie bekommt jetzt eigentlich die jeweilige Regierung die Proteste wieder in den Griff? Dann ist das eine Betrachtung der Proteste vom Standpunkt der Regierung aus. Offensichtlich wünscht man dieser Regierung, weil man mit ihr befreundet oder verbündet ist und so weiter, eigentlich ein glückliches Händchen im Umgang mit Protesten und wünscht ihr, dass sie das eben schnell hinkriegt und wieder Ruhe in den Karton kriegt. Sowas, das war der Standpunkt beispielsweise bei den Gelbwesten in Frankreich oder das war auch der Standpunkt bei den Protesten der Studenten damals in Chile, die ihren Ausgangspunkt, glaube ich, bei den Metropreisen oder sowas genommen hatten. Und das ist ein ganz anderer Blickwinkel als der, wenn man eigentlich darauf schaut, ob sich Proteste gegen eine irgendwie als böse behauptete Staatsgewalt durchsetzen können. Oder wenn man den Daumen drückt, dass sie eventuell ein Regime, wie es dann auch heißt, ist auch wieder so eine moralisierende Bezeichnung, ob die ein Regime sogar stürzen können. Das war beispielsweise so bei den Protesten in Hongkong, aber auch ist regelmäßig eigentlich bei Protesten im Iran der Fall. Also das ist deswegen interessant, weil eigentlich wird ja gerne behauptet, dass man Proteste an der Frage ihrer Gewalttätigkeit desavouiert oder für in Ordnung befindet. Also hier im Innern beispielsweise, wenn man an G20 denkt oder die Klimakleber, dann hieß es ja immer, auf deren inhaltliche Forderungen braucht man schon gar nicht mehr zu gucken. Diese Leute erledigen sich an der Frage, dass sie es wagen, die Ordnung zu stören oder gewaltsam aufzutreten. Wenn man jetzt sich das anschaut, die Proteste in Frankreich, in Chile, Iran, Hongkong, dann merkt man, ups, das geht ja gar nicht entlang der Frage der Gewalttätigkeit dieser Proteste. Da wird bei Protesten gegen Regierungen, die man nicht mag und gerne weg hätte, da können die Protestierenden im Ernstfall ganze Parlamente verwüsten, wie das in Hongkong der Fall war, oder auch die Polizei angreifen. Das macht gar nichts. In diesen Fällen wird dann einfach gesagt, naja, das liegt ja an der Gewaltsamkeit des Systems. Die können ja gar nicht anders. Und deswegen ist das auch gar kein Problem für uns, diese Proteste für in Ordnung zu befinden. Also man merkt, hier gibt es eine durchaus flexible Handhabung der Frage der Gewalttätigkeit von Protesten. Man wird sie als Gesichtspunkt hergenommen, der die Proteste ins Abseits stellt und mal spielt sie gar keine Rolle. Der wahre Grund liegt ganz anders, nämlich in der Sympathie oder Antipathie, mit der die jeweilige Regierung, gegen die protestiert wird, von hier aus betrachtet wird. Also das ist mir noch ein wichtiger Punkt. Und du hast ja auch vorhin bereits gesagt, das Ausblenden von Zusammenhängen, das ist überhaupt ein, also wenn man sich fragt, lügen die Medien, dann muss man ja manchmal feststellen, dadurch, dass Zusammenhänge einfach ausgeblendet werden, da sagt man ja nicht in dem Sinne die Unwahrheit, aber wenn man den Zusammenhang einfach weglässt, dann werden bestimmte Punkte einfach unwahr. Wenn man einfach sagt, der Ukraine-Krieg hat am 24.02.2022 angefangen und der Gaza-Krieg am 7.10.2023 und vorher gab es nichts, das ist jetzt wie abgeschnitten. Ein Kontext ist nicht zu erkennen und wer davon reden will, ist bereits ein Putin-Freund oder ein Antisemit. dann merkt man, an so einer Stelle ist das Weglassen des Zusammenhangs eigentlich das Herstellen einer Unwahrheit und damit einer Parteilichkeit in diesen jeweiligen Auseinandersetzungen. Ja, wenn du zum Beispiel am Beispiel des Ukraine-Krieges also darauf hinweist, wie häufig die Vorgeschichte weggelassen wird, dann erscheint ja der Angriff Russlands, der ja dann angeblich erst irgendwie im Februar 2022 losgeht mit der Krieg, wie so eine irrationale, brutale Tat einer der verrückten Einzelpersonen. Das wird ja auch häufig gemacht, ne? Also das Psychologisieren und das Personalisieren wird auch beschrieben. Und dann ergibt es natürlich auch wieder Sinn, wenn jetzt so Drohkulissen aufgebaut werden und als nächstes wird Putin in seinem wahren Estland und dann vielleicht Brandenburg, wie glaube ich Baerbock, genau. Und es sagte, was ja völlig absurd ist. Ne? Also wenn man sich die Zusammenhänge nicht anschaut, dass das vielleicht auch was zu tun hatte mit NATO-Osterweiterung oder Einflusssphären, ne? und jahrelangen Verhandlungen und auch anderen Konflikten, dann kann man natürlich auch diesen Punkt weitergehen und sagen, naja, überhaupt so, wer das macht, macht auch das. Ne? Lässt aber so ist es. Alles weg. Ja. Dann steht er plötzlich da wirklich als der ganze Überfall aus heiterem Himmel. Man kann keinen Grund mehr erkennen. Den kann man dann auch wirklich nicht mehr erkennen, ist ja klar. Und derjenige, der ihn befiehlt, der ist ein Aggressor. Das ist jetzt die, der hat keine Gründe, sondern der ist einfach eben ein Psychopath, der um sich schlägt. Und dann geht es jetzt heute, 3 Jahre später, kann man auf diese Denkfigur, die man jetzt 3 Jahre lang so festgeklopft hat, ne, da kann man sich beziehen wie ein Fakt. Naja gut, das wissen wir ja jetzt alle, Putin ist so, ne, kein Grund, kein gar nichts, ein Aggressor. Und deswegen müssen wir jetzt die Kriegstüchtigkeit herstellen, weil er wird natürlich als nächstes über uns herfallen. Er hat ja auch dort keinen Grund gebraucht, dann brauchen wir auch hier keinen. Also man... jede Rationalität, jedes politische Moment aus dem Ukraine-Krieg wird entfernt und dann dämonisiert man sich eben den Feind so zurecht, wie man ihn haben will. Also das ist ja moralisieren, um über Politik und Fakten nicht reden zu müssen, ne? Also diese Methode. Und wo du eben noch G20 erwähnt hast, also ich bin ja hier in Hamburg und ich habe die massive Polizeigewalt auch gesehen. Ich habe damals schon gedacht, wenn diese Bilder, die hier teilweise waren, auch noch vielleicht ein bisschen selektiv gefilmt, aus Moskau kämen, dann hätte ich mal gern die deutsche Medienberichterstattung sehen wollen. Also es ist völlig klar, dass die Berichterstattung auch davon abhängt, wo etwas passiert, ne, und mit welchen Interessen das verbunden ist. Also, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, weil wenn man ins andere Länder blickt, beispielsweise Thema Pressefreiheit, worum es ja hier vielleicht auch ein bisschen geht. Es gab ja in Venezuela in den Nullerjahren bei der Chavez-Regierung, dieser Linksregierung, teilweise massive Medienkampagnen gegen den Präsidenten, wo dann täglich zur Ermordung des Präsidenten aufgerufen wurde. Dann gab es irgendwann mal die Meldung, jetzt wäre irgendein Journalist verhört worden, also wegen seiner Schlagzeilen. Und dachte ich auch, also ich weiß nicht, was passieren würde, wenn hier ein Leitmedium täglich zur Ermordung oder Scholz aufrufen würde. Also es ist eigentlich sehr offensichtlich, aber das geht offenbar so durch. Ja, da sind noch mal so ein paar Ergänzungen zu dem, was du gesagt hast. Ja. Genau. Vielleicht ist es auch schon der Übergang zu dem Thema Demokratie. Ich hätte noch einen letzten Punkt, wenn ich den noch anbringen darf. Da ist jetzt hier vielleicht wirklich auch gerade für Leute, die ein bisschen kritisch auf die Bundesrepublik schauen, wichtig. Die Skandalisierung, das ist eigentlich auch ein interessantes journalistisches Mittel. Also ich denke jetzt da mal an die vielen Politmagazine, die eigentlich so auf Missstände aufmerksam machen, oft im Ton von, das darf doch wohl nicht wahr sein, dass im deutschen Gesundheitswesen das oder jenes passiert und so viel schief läuft und die Leute nicht versorgt werden und so weiter. Ne? Und wird in den allermeisten Fällen eigentlich eine ganze Menge unterstellt, was der Staat eigentlich zu leisten hätte für seine Bürger. Und wird angenommen, was alles nicht passieren dürfte im, und jetzt sage ich mal, im alltäglichen Kapitalismus. Ne? Also beispielsweise so eine Formulierung, Berichte über Alters- oder Kinderarmut, dann geht das ganz oft im Stil von Armut in einem reichen Land. So, darf doch wohl nicht wahr sein. Ne? Und eigentlich müsste man an dieser Stelle ja sagen, na klar, Armut in einem reichen Land, was denn sonst? Wie soll denn ein kapitalistisches Land anders erfolgreich sein, als damit, dass ein ganzer massiver Teil seiner Bürger arm, elend, prekär und sonst was lebt? Also diese Skandalisierung, das finde ich einen wichtigen Punkt, unterstellt einen gewissermaßen idealen Normalzustand und sie fordert ein, was sein sollte und will nicht, und das ärgert mich daran, dass das wirklich Woche für Woche für Woche so geht, ne? Und manchmal auch ein bisschen in der Jungen Welt und ähnlichen linken Zeitungen auch den Ton hat. Nicht einmal will man einen Schluss draus ziehen, was ist, sondern immer messen an dem, was sein sollte. Und darin ist gerade der ein bisschen investigative und skandalisierende Journalismus, wie beispielsweise auch der Günter Wallraff und solche Typen betrieben haben, darin ist der wirklich verdammt affirmativ, weil er eben diesen idealen oder besseren Zustand dieser Republik vorrechnet und ihn einfordert und meint, der wäre möglich. Und ja, das wollte ich eigentlich noch zum Schluss ergänzen für Leute, die gerne, was weiß ich, kritische Presse machen wollen. Ja, ich habe auch mal so einen Investigativbericht gesehen, ich glaube aus einem Pflegeheim, wo dann, glaube ich, ein Gesundheitsminister oder Staatssekretär gefragt wurde, was können wir denn jetzt tun, damit dieser Zustand besser wird? So vorausgesetzt, dass das im Interesse dieses Gesundheitsministers läge. So, also als wenn das eigentlich seine originäre Aufgabe wäre, also und nicht eine gewisse Systematik hätte. Ne? Also wir haben jetzt eine Abweichung aufgedeckt, aber sehen gar nicht die Zusammenhänge. Es folgt ein Werbespot unseres Medienpartners Junge Welt. Die Junge Welt ist eine linke, überregionale Tageszeitung. Aktuell gibt es sie kostenlos und zwar 2 Wochen lang im Probeabo. Kostenlos und unverbindlich, endet also wirklich automatisch, mit komplettem Zugang zum Online-Angebot? Ja, und mehr. Die Junge Welt verspricht eine konsequente Haltung gegen Krieg und Militarismus, mit marxistischer Orientierung und gegen die sogenannte Zeitenwende. Ob sie dieses Versprechen hält, könnt ihr selbst prüfen. Wie gesagt, 2 Wochen lang kostenlos. Bestellt das Junge Welt Probeabo auf jungewelt.de/Probeabo. Die Belieferung endet nach Ablauf der 2 Wochen automatisch. Ihr müsst also keine Angst haben, die Kündigung zu vergessen. Ja, Renate, nun leben wir ja in einer bürgerlichen Demokratie, wie das so heißt, und nicht in einer autoritären Diktatur. Übrigens auch ein Wort, was ich immer häufiger höre, Autoritarismus. Weil manche nennen ja die Demokratie auch die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft. Und in deinem Buch beschreibst du, dass der freie Streit der Meinungen zu einer Gesellschaft konkurrierender und widerstreitenden Interessen essentiell dazugehört. Und in Ausübung dieser Freiheit müsse man aber zugleich das staatliche Gewaltmonopol und seine verfassungsmäßige Grundordnung anerkennen. Der Staat beansprucht die Definitionsmacht über die Grenzen der freien Meinungsäußerung, sodass die Frage, was geduldet wird und was nicht, stets dazugehört. Also kurz gesagt, der Staat definiert den Rahmen, innerhalb dessen er dann auch vielleicht durchaus mal lebhafte Debatten erlaubt, aber innerhalb dieses Rahmens. Und man könnte ja jetzt sagen, das ist ein relativ geschickter Herrschaftsmechanismus, um auch Integration herzustellen. Ich habe allerdings zunehmend den Eindruck, dass auch dieser Rahmen eigentlich enger geworden ist. Also der Staat reagiert ja schon jetzt auch in Sachen Gaza zum Beispiel oder auch bei anderen Fragen wieder mehr mit Berufsverboten. Es gibt Beispiele von Journalisten, die etwas kritischer waren, die teilweise auch mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen belegt wurden oder mit Repressalien, kriegen dann einfach keine Aufträge mehr. Es wird dann über ökonomische Dinge versucht. Oder eben auch der sehr bekannte Mechanismus, dass Redaktionen eigentlich präventiv mit so selektiven Wording oder Framing, Beispiele gab es dafür viele, und bestimmt mal bestimmte Dinge vielleicht gar nicht berichten oder anders berichten. worauf ist das denn jetzt gerade in dieser Zeit zurückzuführen? Oder stimmst du mir überhaupt nicht zu? Könnte ja auch sein. Aber das würde mich nochmal interessieren. Ja, doch, selbstverständlich ist das an allen Ecken und Enden zu spüren, dass der sogenannte Meinungskorridor irgendwie enger gefasst wird und die Redaktionen eigentlich überall dafür sorgen, dass ein gewisser vorher geduldeter Pluralismus, dass der so in, sagen wir mal, Krisen und Kriegszeiten, das war auch schon bei Corona durchaus festzustellen und jetzt Ukraine und Gaza-Krieg auf jeden Fall, dass das einfach nicht mehr, also es ist nicht ganz weg, aber auf jeden Fall enger gefasst wird. Also eigentlich hätte ich da zwei Sachen zu sagen. Im Prinzip, ne, natürlich sorgen die Redaktionen im Grunde genommen immer dafür, dass Abweichler, das sind ja auch oft ein bisschen idealistische Berufsanfänger und so weiter, dass die irgendwie auf Linie gebracht werden oder dann auch rausfliegen. Und die natürlich die immer schlechteren Arbeitsverhältnisse in einer zunehmend konzentrierten Presselandschaft, ökonomisch konzentriert meine ich, die prekären Arbeitsverträge, viele arbeiten als Freelancer und so weiter, sorgen für Erpressbarkeit, das ist alles klar. Allerdings sollte man auch wirklich nicht diesen, wirklich den von Haus aus nationalistischen Standpunkt der Journalisten übersehen. Die sind eben auch gute Staatsbürger, gute Patrioten, die oft durchaus aus eigenen Stücken einnehmen und nicht nur, weil der Ressortleiter die Peitsche schwingt. Ne? Und also wenn ich nochmal auf mein Buch da hinweisen darf, also gerade in dem Punkt, finde ich, haben sich, es gibt ja viele medienkritische Bücher, die auch viele gute Analysen und so weiter machen. Chomsky, Sabine Schiffer, der Krüger mit den Netzwerken und so weiter. Aber dieser Punkt, der wird eigentlich meist nicht erkannt und nicht untersucht, ne? Wie sehr eigentlich die Journalisten selbst diese nationale Brille eigentlich ganz gerne aufsetzen und in ihrem Beruf da eben so agieren. Klar, jetzt hast du darauf hingewiesen, die Verschärfungen im Moment. Beispielsweise sehen sich die alternativen Medien, Online-Plattformen und so weiter, ja sehr unter Verdacht gestellt. Es gibt diesen neuen Tatbestand Desinformation, den die NATO aufgebracht hat und die EU dann gleich nachgezogen ist. Und der heißt immerhin, wer in diesen Fragen quasi nationaler Außenpolitikbetrachtung abweicht, der macht jetzt nicht eine vom Mainstream abweichende Information, sondern der macht Desinformation. Dem wird bewusst quasi agieren gegen die Regierung vorgeworfen. Und das ist ja eine regelrecht Brecht- oder Orwell-mäßige Bezeichnung, die Desinformation. Und die wurde natürlich vor allem bisher gegen die russischen Medien in Anschlag gebracht, die damit ja auch gecancelt wurden. RT als erstes, Sputnik, dann diverse russische Zeitungen, was ja dafür sorgt, dass man in diesem Ukraine-Krieg eben mit den die Informationen und den Standpunkt der Gegenpartei einfach als Normalmensch hier gar nicht zu lesen kriegt. Aber das schafft überhaupt ein Klima der Verunsicherung, das seine Konsequenzen hat. Telepolis ist ja beispielsweise auch so ein Fall, dass diese Plattform im Dezember letzten Jahres alle Artikel, die bis 23 veröffentlicht wurden, und da waren auch einige ziemlich grundsätzliche von mir dabei, erstmal gelöscht hat. Kein Mensch weiß, was daraus wird. Ein Recht auf Veröffentlichung seiner Artikel, obwohl man für die mal bezahlt worden ist, hat man als Journalist offenbar nicht. Das kommt bei so einer Gelegenheit dann auch raus. Und natürlich kann man da im Endeffekt sagen, ja, die Bandbreite wird massiv eingeschränkt. Ein ganzes Kapitel in meinem Buch dazu. So, und jetzt allerdings ist die Vorstellung falsch, dass das ein ungeheurer Widerspruch gegen die grundgesetzlich geschützte Meinungs- und Pressefreiheit ist. Das wäre verkehrt, das so zu wenden. Vielmehr sieht man hier, Das ist sie. Das ist genau die Verlaufsform, wenn man Meinungs- und Pressefreiheit als Recht von einem Staat gewährt kriegt. Also von einem Staat, einer Herrschaft. Dann ist sie eben auch das. Ein Recht, das dem Bürger von oben, von einer Herrschaft und damit auch immer unter deren Vorbehalten zugestanden wird. Und das ist ein wichtiger Punkt, deswegen würde ich den gerne noch ein bisschen ausführen. Der erste Teil. Der Staat, also jetzt hier unser Grundgesetz, erlaubt den Bürgern etwas. Wir dürfen eine Meinung haben. Wir dürfen sie auch äußern. Die Presse darf ein Geschäft damit machen, mit Nachrichten, aber auch mit Meinungen aller Art. Wir haben sogar Demonstrationsfreiheit. Als unzufriedener Mensch in diesem Staatswesen darf ich das öffentlich zum Ausdruck bringen. Dieser erste Teil beinhaltet sozusagen die Kultur einer Gesellschaft privater Eigentümer. Das kann man deswegen sagen, weil diese privaten Eigentümer sich natürlich in nichts einig werden können. Aus ihrer Konkurrenz heraus. Alles, auf was sie schauen, ist gemäß ihren Interessen, kriegt das eine jeweils eigene Bestimmung. Und deswegen passt es durchaus zu so einer Gesellschaft, in der die Konkurrenz der privaten Eigentümer quasi das ökonomische Prinzip sein soll, dass man da auch einen Pluralismus der Meinungen, einen Pluralismus der veröffentlichten Meinungen und sogar eine prinzipielle Erlaubnis, auch Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen, indem man all das zulässt. Also, man darf meinen und seine Meinung öffentlich demonstrieren. Das heißt aber gleichzeitig, und das ist jetzt der Pferdefuß der ganzen Chose, man darf nur meinen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein Recht auf Umsetzung dessen, was man gemeint und kritisiert hat, hat man nicht. Diese Entscheidung, was tatsächlich praktisch ansteht in diesem Land, die behält sich allemal der Staat selbst vor. Und deswegen, also man sollte mit seiner Überlegung über die Meinungs- und Pressefreiheit quasi nicht zu spät einsetzen. Die meisten fangen da an, die Meinungs- und Pressefreiheit zu kritisieren, wo sie eingeschränkt wird. Das ist meines Erachtens nach zu spät. Eigentlich ist es wesentlich, sich zu überlegen, schon die Erlaubnis enthält diesen Pferdefuß, weil sie damit alle Kritiker dieser Gesellschaft auf das Meinen, das pure Meinen und damit auch das folgenlose Meinen beschränkt. Der Staat, die Regierung behält sich die Entscheidung über das, was hier ansteht, was gemacht wird, was durchgesetzt wird von ihr vor. Ich selbst, jeder von uns darf sagen, gefällt mir nicht, passt mir nicht, mag ich nicht, aber mehr darf er auch nicht. Das ist erstmal der erste Teil von Meinungs- und Pressefreiheit. Der zweite folgt dann aber auf dem Fuß. Natürlich behält sich ein solcher Staat, der das so konstruiert, eine Aufsicht über diesen Bereich vor. Das ist schon in Artikel 18 Grundgesetz festgelegt. Wer diese Rechte missbraucht zum Kampf gegen diese Grundordnung, verwirkt sie. Und deswegen, schon in den ganz normalen Zeiten, gibt es die Dienste, die heißen halt hier bei uns nicht Geheimdienst, sondern Verfassungsschutz, gibt es diese Dienste und die wollen wissen, wie natürlich insbesondere, wie die abweichenden Meinungen in der Bevölkerung so aussehen. Und wenn es ein bisschen zu viel wird mit den abweichenden Meinungen, dann gibt es auch Berufsverbote, dann gibt es praktische Konsequenzen. 1972 von der Brandt-Regierung, ne, die ist ja damals von sehr vielen Linken gewählt worden, ne, sind genau diese Berufsverbote in Kraft gesetzt worden gegen ein bisschen zu viel an abweichender Meinung. Zwischenzeitlich hat man sie dann mal für überflüssig gehalten, jetzt gibt es sie wieder. Und das nicht, weil es so viel abweichende Meinung gibt, Ich habe gesehen, ihr habt da neulich eine Sendung auch zugemacht. Ich glaube kaum, dass es aus dem Grund ist, wie damals 72 nach der Studentenbewegung. Da gab es ja wirklich sehr viel abweichende Meinungen zu diesem Staatswesen. Das ist im Moment nicht der Fall. Aber der Staat verschärft im Moment seine Ansprüche an die Loyalität seiner Staatsbürger. Ne? Verengter Meinungskorridor, Zeichen der Zeit der Kriegstüchtigkeit und so weiter. Und deswegen darf sowas alles nicht mehr sein. Profitmaximierung ist da schon einfach zu viel. Ja, das ist ein Extrembeispiel jetzt, aber ja. Das heißt, du sagst eigentlich, also auch im ersten Teil, dass eine Kritik, die nur auf die Verschärfung, also die Verengung des Meinungskorridors, zu spät ansetzt, weil das Prinzip, also sich das, ja, eine Meinung haben erlauben lassen von der staatlichen Gewalt, das schon das Problem darstellt, wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau. Ja. Ganz genau. Ja, vielleicht damit verbunden, es ist ja auch die Frage, also den Teil, den wir jetzt besprochen haben, der betrifft ja die sogenannten kritischen Medien vielleicht oder die linkeren Medien oder die Medien, die investigativ arbeiten und ein bisschen zu weit gehen. Es gibt bei der rechten Medienkritik oder bei bestimmten Sorten Medienkritik immer ein sehr starkes Hinweisen auf so, ja, es geht so ein bisschen ins Geheimnisfolge, auf Netzwerke, auf Thinktanks, auf Bubbles, auf Steuerung, wenn du weißt, was ich meine. Ich frage mich aber, ob das der Kern ist, also ob in den Redaktionen nicht eigentlich ohne direkte Weisung oder Wordings, die vorgegeben wird, eigentlich dieser Standpunkt freiwillig vorausgesetzt wird. Also bei Leitmedien wie FAZ oder Zeit oder so. Wie würdest du das sehen? Ja, also ich denke da durchaus, dass, wie gesagt, die Journalisten als Staatsbürger natürlich im Normalfall sowieso eigentlich genau mit einem positiven Verhältnis zur deutschen Regierung oder vor allem zur deutschen Nation. Die einzelne Regierung wird natürlich im Prinzip kritisiert, aber der Vorwurf, der ihr gemacht wird, ist im Normalfall der, dass sie es ein bisschen an Erfolg mangeln lässt, dass sie zögerlich ist, dass sie zaudert, dass sie nicht entschieden genug durchgreift, sich nicht genügend selbst behauptet. Da merkt man ja schon, das ist eigentlich eine äußerst konstruktive Kritik vom Standpunkt des gewünschten Erfolgs dieser Regierung. Und insofern gilt, dass die Sympathie, das Interesse der meisten Journalisten natürlich tatsächlich dem Erfolg der deutschen Nation. Das setze ich einfach bei Leuten, die in die FAZ-Redaktion einsteigen, im Normalfall voraus. Und wer sich da ein bisschen idealistisch vergaloppiert, der kriegt das dann wirklich tatsächlich einfach beigebogen. So läuft die Sache im Normalfall. Und deswegen glaube ich auch gar nicht, dass man mit so großen Erklärungen über, wie alle verstrickt werden in Netzwerke und in den Elitenjournalismus und so weiter, dass man das unbedingt alles braucht. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es das nicht alles gibt. Und natürlich ist Nähe zur Politik, wenn man ein Hauptstadtjournalist sein will, gewissermaßen eine Notwendigkeit der Profession. Das geht ja gar nicht anders. Also wie soll man sonst ein Interview beim Kanzler bekommen, wenn man da nicht jetzt irgendwie Nähe aufgebaut hat? Aber das ist überhaupt nicht der wesentliche Punkt, der da zu erklären ist. Viel wichtiger ist, sich klarzumachen, was ist denn eigentlich die sozusagen nationale Brille? Was ist die Perspektive einer konstruktiv kritischen Berichterstattung über deutsche Politik? Deswegen kam es mir darauf an, das mal an für die deutschen Journalisten so ungefähr durchzudeklinieren, wie ganz ohne all diese Rudel, Eliten und sonst wie Theorien wie kann man sich das erklären? Ja, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also natürlich gibt es das sicher auch, diese Netzwerke. Also ich habe von einer Hauptstadtjournalistin, Pauline Jeckels heißt, die schreibt fürs Neue Deutschland, gehört, dass sie einmal bei der Bundespressekonferenz, glaube ich, oder irgendwie so ein Hinterzimmergespräch bekommen hätte. Sie hat aber relativ kritisch über Gaza berichtet und wurde dann einfach nicht mehr eingeladen. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt. Ist, glaube ich, ja, wie du schon beschrieben hast, viel wichtiger zu sehen, dass die Menschen, die das durch verschiedene Mechanismen da in diese Redaktionsstuben geschafft haben, diesen Standpunkt ja schon haben oder sogar noch die Bundesregierung ja im konstruktiven Sinne, naja, vielleicht von rechts kritisieren. Also in dieser Taurus-Debatte wurde ja Scholz meistens massiv angegriffen, dass er ja nicht wehrhaft genug sei. Genau. So, also das ist dann die kritische Berichterstattung. Genau, das war die kritische Berichterstattung. Ne? Und, richtig. Man könnte dann, um das mit dem Punkt davor zu verbinden, sagen, wenn dann mal in so einer Kommentarspalte ein ja, kritisches Essay auftaucht, dann ja, dient das ja auch immer so ein bisschen, um dazu darzustellen, guck mal, wie viel Meinungspluralismus wir hier zulassen. Aber 90% der Berichterstattung sieht anders aus. Also ich glaube, Herr Ole Nymoen, den wir ja auch diese Woche noch interviewen, der habe ich heute auch gesehen, dass er in der Taz eine kleine Pro-Spalte bekommen hat, wo er, glaube ich, oder nee, eine, die für ihn schreibt, wo sie sagten, also sie findet seinen Standpunkt eigentlich ganz in Ordnung. Aber der Rest der Taz-Berichterstattung ist komplett anders. Also vorweggenommene Parteinahme für Militarismus. Und ja, das ist natürlich auch organisiert. Ja. Und ja, der Hinweis, da man dann sagt, irgendwie, das ist aber ziemlich geframter Journalismus ist, naja, wir haben ja auch im Sinne des Meinungspluralismus hier mal Ole eingeladen oder so. Aber das gehört eben dazu. Also es ist ja keine Widerlegung dessen dann. Naja, wollte ich nochmal erwähnen. Unbedingt. Okay, dein Buch trägt ja den Untertitel Auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit und das ist ja auch ein wichtiger Part in deinem Buch. Ja, dieser Begriff passt vielleicht dazu. Die Forderungen nach Wehrhaftigkeit und Militarisierung wurden ja jetzt wirklich immer krasser und ich gehe mal davon aus, dass das eher zunimmt. In der Spiegel-Chefredaktion zufolge steht die gesamte Gesellschaft angesichts dessen vor der Aufgabe, aus ihrem pazifistischen Wolkungskuckucksheim herauszubekommen. Also das ist ein Briefing der Spiegel-Chefredaktion, ich glaube vom 21.04.24, also ungefähr ein Jahr her. Und das ist ja auch etwas, was freiwillig passiert. Darum geht es ja auch im letzten Teil deines Buches. Was glaubst du denn, wir haben jetzt über die Verschärfung, die Verengung des Meinungskorridors gesprochen, was ist in den nächsten Jahren zu erwarten? Also sowohl für den durchschnittlichen Medienkonsumenten als auch für ja, normale kritische Personen. Wovon gehst du aus? Also glaubst du, es ist eine Tendenz von Zulassen von Pluralismus oder glaubst du, es ist noch eine weitere Verschärfung zu erwarten? Ja, also wenn wir einfach ein bisschen quasi mal das registrieren, was wir im Moment sehen, ne, und das so ein bisschen in die Zukunft projizieren, dann kann man, glaube ich, schon ganz gut sagen, wie das laufen wird. Eigentlich können wir registrieren im Moment, es werden zunehmend gewissermaßen wird das Bild der bedrohten Nation immer mehr vertieft, mit großer Regelmäßigkeit werden einem irgendwelche Ereignisse präsentiert, sei es, was weiß ich, Sabotageakte in Kasernen, zerschnittene Ostseekabel, ein Sprengstoff im Paket im Flieger nach Litauen und so weiter, die sich dann meistens als Luftnummern entpuppen, sogar zum Teil dann aufgedeckt von amerikanischen Geheimdiensten und trotzdem weiter als wie Fakten behandelt werden. Das ist ja das Interessante. Das macht überhaupt nichts, dass sich da eigentlich rausstellt, da hat überhaupt nichts dahinter gesteckt. Man hat sie einmal vorgetragen in den Nachrichten mit total besorgtem Ton und sofort hat die Politik gewusst, dass das ein Teil der hybriden Kriegsführung Russlands ist. Und danach wird das, egal was da drüber rauskommt oder nicht, als Fakt behandelt. Und basierend auf solchen Bedrohungslagen wird eben immer wieder die Forderung nach der Kriegstüchtigkeit und die Gesellschaft muss sich an allen Ecken und Enden überhaupt wehrbereit machen, erhoben. Ich meine, was ist das für letzten, vorletzten Freitag? Sitzt man da beim Frühstück und kriegt morgens um 9 Uhr die Nachricht aus dem Deutschlandfunk, dass in einem Fall des Kriegs an unserer Ostflanke mit 5000 Toten täglich zu rechnen sei. Und dann kommt raus, das ist jetzt der Hintergrund für eine Nachricht, die der Vorsitzende des Reservistenverbandes da bringt, dass es mit einer freiwilligen Wehrpflicht natürlich hinten und vorne nicht getan sein kann. Das merkt man ja, ist ja klar, wenn es 5000 Tote an der Ostflanke gibt, ja, dann muss man ja Wehrpflicht haben, damit man die liefern kann. Ne? Und dann am nächsten Tag, ja, die Krankenhäuser sind aber noch gar nicht kriegstüchtig, die können aber die Verletzten nicht versorgen. Am nächsten Tag ist die Bevölkerung soll sich auf 72 Stunden Notfallrationen einrichten. Also diese Art, ne, ich sage das, mag jetzt ein bisschen übertrieben sein, aber es wird mit einer richtigen Regelmäßigkeit die Frage der Kriegsvorbereitung ins Gedächtnis gerufen und damit soll gewissermaßen erstens die Nation wirklich als bedroht und zweitens jedem klargemacht werden, das ist schon ganz, ganz nah. Du musst das ernst nehmen. Das ist jetzt die Frage, die den gesellschaftlichen Diskurs hier beherrscht. So wird das hergestellt. Das ist wirklich die Aufgabe, wie der Spiegel da angekündigt hat, wie man die Deutschen aus ihrem angeblichen pazifistischen Wolkenkuckucksheim rausholt. Das geht genau so. Die zweite Abteilung davon ist die natürlich die erneute Produktion und Reproduktion des Feindbilds Russland. Also die, jetzt, was wir eben schon mal hatten, wie wird das weitergeschrieben, dieser Aggressor Putin ist nicht zu stoppen und deswegen genau muss das jetzt alles sein. Das Feindbild China wird schon prophylaktisch parallel dazu aufgebaut, weil man auch da eine große Auseinandersetzung erwartet. Ja, das sind meines Erachtens nach die großen Linien, wie hier im Moment die Presse die Aufgabe Herstellung von Kriegstüchtigkeit richtig praktisch, konstruktiv, begeistert mitmacht. Das ist überhaupt nicht so, dass diese Journalisten, die immer dermaßen stolz auf ihre Pressefreiheit sind, wenn sie auf ihre Kollegen in den autoritären Regimen gucken, ne? Da würden sie ja immer sagen, na die müssen den ganzen Tag Propaganda machen. Wir schreiben ja nur das, was wir ganz freiwillig schreiben wollen. Und diese Typen haben überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn die Politik eigentlich von ihnen einen Beitrag bei der Herstellung von Kriegstüchtigkeit verlangt. Strack-Zimmermann hat, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 22, 23 gesagt, wir brauchen ein Feindbild. Das mag jetzt ein bisschen martialisch klingen, aber wir brauchen ein Feindbild. So, und dieser Aufgabe kommt die Presse in diesem Land ohne weiteres nach. Wie gesagt, kein Aufschrei der Presse gegen irgendwelche unerhörten Anforderungen der Politik. Übrigens auch kein Aufschrei der Bürger, die sagen, ach so wird das jetzt in Zukunft gehen. Ihr werdet uns ein Feindbild zusammenschustern und werdet versuchen, uns zu manipulieren. Ich meine, den Leuten wird es ja offen gesagt, dass sie jetzt mit einem Feindbild versorgt werden sollen. Ja, das hört man alles nicht. Also insofern die Vorstellung, dass die Demokratie schon eine wirklich perfekte Form des Herrschens ist, das kann man daran eigentlich durchaus unterstreichen. Ne? Bis hin zum Medienkonsumenten wird das mitgetragen. Dem wird das einerseits gesagt, was hier laufen soll. Kriegstüchtigkeit. Es bleibt nicht beim puren Kapitalismus und was das alles an Unangenehmen heißt, sondern es werden von euch noch ganz andere Opfer verlangt werden. Es wird den Leuten wirklich offen gesagt. Und was sehen wir da drauf? Eine Wahl, in der genau Pistorius der beliebteste Politiker ist und Merz der Taurus in die Ukraine liefern will und die Situation da wirklich zielstrebig weiter verschärft, wird Kanzler. Das wird von der Bevölkerung mitgetragen. Und also deswegen, also das finde ich jetzt auch nochmal ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Die Bevölkerung, also man sollte dann wirklich nicht in den Tenor verfallen, ja, dass das arme Volk, das jetzt in den nächsten Krieg gestürzt wird. Einerseits ist richtig, denn natürlich den Leuten wird eine Ansage gemacht, gegen wen es demnächst geht und was sie da an Opfern zu bringen haben. Ganz klar. Aber es gibt irgendwie bei den Linken, jedenfalls meiner Beobachtung nach, eine Tour, das Volk irgendwie zu bedauern, dass da von seinen nationalen Eliten in Politik und Medien ins Verderben gestürzt wird. Wie gesagt, richtig daran ist, der Bevölkerung wird wirklich aktuell angesagt, gegen wen es geht. Das könnte die von sich aus gar nicht leisten. Falsch daran ist aber auf jeden Fall, wenn man das nicht versteht, wie das und wie patriotisch die Bevölkerung tickt. Und dass sie deswegen auch leider, natürlich leider, verflucht bereit ist, die Ansagen zu schlucken, die Opfer zu bringen und am Ende noch in den Krieg zu ziehen. Das ist erstmal der Zustand im Moment. Und deswegen habe ich ja diesen Punkt der Erklärung, warum das so ist, warum die Medienkonsumenten auch bereit sind, diesen ganzen Scheiß der Presse zu lesen und drüber zu rechten und so weiter. Darüber ein ganzes Kapitel geschrieben. Und du hast eben Ole Nymon erwähnt, ne? Bei seinem Aufsatz, warum ich niemals für mein Land kämpfen würde in der Zeit damals, ne? Da konnte man ja sehen, welchen riesen Shitstorm er für diesen klitzekleinen Einwand gegen die Herstellung von Kriegstüchtigkeit geerntet hat. Da haben ihm die Bürger 15 Jahre Lagerhaft an Hals gewünscht. Ne? So, also das, man sollte zur Kenntnis nehmen, wie patriotisch und auch wie militant die Bevölkerung bei diesem Kurs durchaus dabei ist. Das ist total wichtig, sich das klarzumachen, sonst kann man dagegen nicht richtig antreten, nicht richtig dagegen streiten und agitieren. Also deswegen, das möchte ich euch sehr ans Herz legen, diese Frage sich klar zu machen. Sonst ist es wieder so wie 1914, da waren auch super viele Mitglieder der SPD damals wirklich verdattert und erschüttert, dass ihre Partei da mitgestimmt hat. So. Ja, also ich würde sagen, das mit dem pazifistischen Volkungskuckucksheim, was der Spiegel bedauert, ob das wirklich so weit damit ist, da bin ich mir auch nicht so sicher. Und es gibt sicher große Teile der Bevölkerung, die diesen Standpunkt auch haben. Aber was ja schon auffällt, ist, dass die Argumentation jetzt bei der Aufrüstung häufig auch in die Richtung geht, da würde es eigentlich um Friedenssicherung gehen. Also wir wappnen uns vor einem Angriff. Wenn die Bevölkerung jetzt nur einen nationalen Standpunkt hätte, müsste man ja so eigentlich nicht argumentieren, oder? Also ich sehe auch, es werden zunehmend die Scheuklappen fallen gelassen, es wird offener gesagt, worum es geht, und teilweise wird direkt vom Kiesewetter oder solchen Leuten gesagt, dass es auch um Rohstoffinteressen geht oder um geopolitische Interessen, aber es wird ja immer noch der Umweg über Begriffe wie Friedenssicherung gemacht. Also scheint man ja schon an irgendwas anknüpfen zu wollen, was nicht direkt jetzt auf Kriegsbegeisterung stößt. So, wobei ich beides beobachte jetzt die letzten Jahre. Also das finde ich richtig. Natürlich, es werden immer irgendwelche hohen Werte, irgendwelche gut klingenden Titel ins Feld geführt, warum das alles sein muss. Das ist klar, die Wahrheit wird an dieser Stelle nicht gesagt. Das kann auch gar nicht so sein. Ne? Und deswegen, das ist eigentlich die meines Erachtens nach die angebrachte und auch die richtige Art von Medienkritik, dass man natürlich die Wahrheit über die herrschenden Verhältnisse verlangt. Und da stößt man auf jeden Fall auf den Punkt, die nationalen Medien können genau das, die Wahrheit, nie und nimmer sagen. Die können nicht sagen, dass diese Gesellschaft von Eigentümern, die um die Vermehrung ihres Eigentums konkurrieren, der Bevölkerungsmehrheit schadet. Darüber wirst du immer Lügen hören. Die können nicht die Wahrheit sagen, dass der Reichtum dieses Landes auf Armut beruht und deshalb auch ständig Arme produziert. Und sie können natürlich auch, wenn man jetzt an die Außenpolitik denkt, nicht die Wahrheit sagen, dass das nationale Wachstum auf Kosten anderer Länder geht und solche Gegensätze hervorbringt, dass es irgendwann kracht. Das können sie nie. Das wäre überhaupt natürlich auch kein gutes Argument für irgendjemand in den Krieg zu ziehen. Also das geht nicht. Deswegen müssen ja erstens die Werte beschworen werden, die zeigen, dass wir die Guten sind. Und zweitens, es muss das Feindbild konstruiert werden, das zeigt, dass der andere böse ist. Ja, das ist alles richtig. Und so muss auch die Kritik daran laufen. Aber man muss sich klar machen, wie groß die Bereitschaft des Volks ist, das sich von seinen politischen und medialen Eliten sagen zu lassen und da mitzumachen. Und das Schreckliche ist, obwohl die deutsche Bevölkerung eigentlich zu allen Kriegen, Afghanistan und so weiter, immer mehrheitlich dagegen war, hat sie trotzdem zugelassen. Auch dieser Punkt ist zu überlegen. Mhm. Ne? Und mittlerweile sind so Umfrageergebnisse ja auch schon mal gekippt, ne? Also das war ja lange auch das Argument der Friedensbewegung. Eigentlich ist die Bevölkerung immer mehrheitlich in Umfragen dagegen, aber sowas wie eine aktive Antikriegsbewegung oder so war jetzt ja auch nie mehrheitsfähig. Selbst die ganz großen Friedensdemos in den 80ern mit irgendwie 300.000 Demonstranten oder 500.000 Bonner Hofgarten haben ja nicht die aktive Mehrheit der Bevölkerung dargestellt. Also die bereit ist, da wirklich aktiv was gegen zu unternehmen. Ne? Ja, also es gibt einen harten Kern. Mhm. Richtig. Und die Friedensbewegung von damals fragt sich heute, wo sind die denn eigentlich alle? Ne? Der Krieg steht wesentlich näher vor der Tür als damals 82. Und wieso ist heute, die Jugend nicht auf den Straßen? Das verstehen die gar nicht. Und da ist es wichtig, sich diesen Punkt wirklich klar zu machen. Wie kommt man eigentlich in einer kapitalistischen Gesellschaft von der Staatsbedürftigkeit, gerade der Lohnabhängigen, zum Patriotismus oder Nationalismus? Das ist total wichtig. Okay, gut. Renate, wir sind für heute schon am Ende. Es war klar, dass jetzt in so einem Gespräch nur so ein ganz kleiner Abriss deines Buches dargestellt werden kann. Wer das genauer wissen möchte, was du dort schreibst, sollte das Buch wirklich lesen. Wir werden auf alle Fälle. Ja, da bist du ganz objektiv. Bin ich ganz dabei. Ja. Wir verlinken das auch nochmal. Und an der Stelle würde ich erstmal mich bedanken, dass du hier warst und könnte mir vorstellen, dass wir das Thema oder auch andere Dinge mit dir gerne nochmal vertiefen können. Sehr gerne. Also auch zu China habe ich ja auch ein Buch geschrieben. Wäre auch vielleicht ein interessantes Thema mal irgendwann. Ich weise auch bei der Gelegenheit auch nochmal gerade auf die Sendung bei 99:1 hin. Der real existierende Wahnsinn hieß die. Und die haben das, glaube ich, als eigene kleine Serie auch gekennzeichnet. Also das kann man sich auch mal so zum Einstieg angucken. Ja, und ansonsten danke für die Einladung und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Gerne. Tschüss. Also, tschüss. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.